Es ist 10 Uhr. Hellweg Radio. Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Nico Bodrich. Guten Tag. Das Wetter sonnig um 12 Grad. Das Fährunglück in der Ostsee. Die neue Großdemo in Stuttgart. Nach dem Brand einer Ostseefähre mit rund 240 Menschen an Bord sind die Geretteten in Kiel angekommen. In der Nacht war das Schiff vor der Insel Fehmarn in Brand geraten. Die Feuerwehr in Kiel sprach von etwa 20 Verletzten. Sie hatten Rauchgas eingeatmet. Die Passagiere stammen vor allem aus baltischen Staaten und Russland und werden jetzt von Ärzten betreut. Sie sind sehr erschöpft, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Gleichzeitig treibt die Fähre Lichterloh-Brent langsam auf die dänische Küste zu. Und die Seenotretter sind besorgt. Nach ihren Angaben droht jetzt eine Umweltkatastrophe. Einige Lkw auf dem Schiff sollen gefährliche Chemikalien geladen haben. Genaueres weiß man noch nicht, aber sie sollen giftig, brennbar und teilweise explosiv sein. Thomas Ulsch, Nachrichtenredaktion. Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus geht weiter auf die Stuttgart 21-Gegner zu. Er biete mehrere Informations- und Gesprächsforen an, sagte Mappus der Stuttgarter Zeitung. Heute wollen wieder Zehntausende gegen das Bahnprojekt demonstrieren. Schlichten soll der frühere CDU-Generalsekretär Geisler. Heiner Geisler ist überzeugt. Ende nächster Woche werden die Schlichtungsgespräche beginnen und er werde solide und klar weitermachen. Vorher will er nochmal mit dem Aktionsbündnis reden. Bislang fordert das den kompletten Baustopp des Bahnprojekts als Bedingung für die Teilnahme an den Gesprächen. Ministerpräsident Mappus und Bahnchef Grube wollen aber während der Gespräche nur einen Großteil der Arbeiten aussetzen. Das Grundwassermanagement soll weiterlaufen. Anna Wachtert, Nachrichtenredaktion. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. In Ungarn ist ein ganzes Dorf wegen einer drohenden Überschwemmung mit giftigem Schlamm geräumt worden. Das Auffangbecken für den Schlamm drohe komplett einzustürzen, heißt es vom Katastrophenschutz. Die meisten Deutschen lehnen einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union ab. Laut einer Emnet-Umfrage sind fast 70% dagegen. Die Qualifikation zum Großen Preis von Japan ist wegen Dauerregens in Suzuka abgesagt worden. Das Qualifying soll morgen vor dem Rennen nachgeholt werden. In der Qualifikation zur Fußball-EM 2012 hat die deutsche Nationalmannschaft die Türkei 3:0 geschlagen. Die Tore schossen Klose und Özil. Bundestrainer Löw war nach dem Spiel sehr zufrieden. Ich denke, dass wir das Spiel insgesamt verdient gewonnen haben, insgesamt auch dominiert haben, bis vielleicht auf ein paar Minuten nach der Halbzeit. Aber ansonsten hat die Mannschaft eine Top-Laufleistung abgerufen und eine unglaubliche Willenskraft eben auch gehabt, dieses Spiel hier zu Hause, so ein wichtiges Spiel auch auf dem Weg zu einem Turnier zu gewinnen. Für die DFB-Auswahl war es im Rennen zur Europameisterschaft in Polen und der Ukraine der dritte Sieg im dritten Spiel. Und das waren die Nachrichten mit Nico Wodrich. Das Hellweg Radio Wetter. Wer sich jetzt für die Herbstferien Urlaub genommen hat, perfekt. Zumindest der Start ist auf jeden Fall 1A. Heute Bomben-Herbstwetter bei uns. Den ganzen Tag scheint im Kreis los die Sonne und die Wolken können sie mit einer Hand abzählen. 10 Grad dazu im Moment in Körbeke und 12 in Lipborg und Ense. Später dann noch um 18 Grad. Morgen wird's auch wieder richtig gut. Es wird genauso schön wie heute. Hellweg Radio Verkehr. Und um 3 nach 10 ist auch schön auf den Straßen, da ist nämlich alles frei. Keine Staus, keine Blitzer zur Zeit. Es sei denn, Sie haben was gesehen. Dann wäre es schön, wenn Sie anrufen und kostenlos Bescheid sagen. Und zwar wie immer unter 0800 377 8080. Gute Fahrt!